King FM. Die Tom Kolbe Show. Hallo und herzlich willkommen zur Tom Kolbe Show. Heute geht es noch einmal um das Thema Wein. Heute sind wir gleich zu Anfang in Rheinhessen. Geht doch gut los, oder? Und es geht gut weiter. Ich lege noch einmal nach zum Thema Melbourne, denn soeben wurde Melbourne erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Dieses Wochenende läuft die Classic TT, genauer gesagt startete sie schon am 20. und geht bis zum 29. August 2014. Ein europäisches Top-Event für Motorradfans auf der Isle of Man. Ich habe dazu mal bei der BMW Group Classic für etwas Hintergrund und Historie vorbeigeschaut. Weil wenn Sie mal einen Fallschirmsprung wagen wollen, dann warum nicht mal auf dem Meer? Mal was ganz anderes. Yep, das geht. Und wie? Das fahren Sie nachher hier in der Sendung. Im Zeitalter der Globalisierung und ständig wechselnder Trends haben auch Tradition, Heimat, Bodenständigkeit und ehrliche Gastfreundschaft wieder Konjunktur. Gastronomen wie Heinrich Breuer vom Rüdesheimer Schloss und der Koch Kurt Brühl vom Hotel Trapp setzen alles auf Lokales, aufgepeppt mit Anregungen aus dem Ausland. Beide reden nachher darüber. Hessische Tapas, Bauernente und Bachforelle. Ja, ja. Im Business-Thema stellen wir kurz die neue Messenger-App der Deutschen Post vor. SimsMe, so heißt das gute Stück. Dazu Marco Hauprich, Senior Vice President Mobile and New Media bei der Deutschen Post in einem kurzen Pressestatement. Und Volker Frommelt von mentaltrainer.li ist der Meinung, dass man durch Mental Training oder Mentaltraining berufliche Erfolge programmieren, Vorstellungsgespräche beeinflussen oder überschüssige Pfunde purzeln lassen kann. Könnte ich ja mal gebrauchen. Dazu auch später mehr. Und natürlich gibt es auch heute wieder viel Musik. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in den nächsten 2 Stunden. King FM, die Tom Kolbe Show. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you. Give me one good reason why I should never make a change. Maybe if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words out, I'll up and run on to you. Adivido, oh, do you? Ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why. Never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I do see though. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I do see though. Give me one good reason why I should never make a change. Never make it. your chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Das Land der tausend Hügel und des Weines wird die Region Rheinhessen genannt. Die Einheimischen zwischen Mainz und Worms nennen ihre flachen Berge liebevoll Hivel. Mit einem Alpenpanorama können sie zwar nicht mithalten, aber zahlreiche Gipfelgenüsse gibt es dort auch auf niedriger Höhe. Die etwas andere Schweiz hat meine Kollegin Pia Hoffmann besucht. Ende der Durststrecke steht auf einer Schiefertafel, die direkt nach einer Kuppe die Wanderer empfängt. Aufgestellt hat sie Winzer Jörg Zimmermann. Wir sind hier in der rheinhessischen Schweiz und die Natur zeigt uns das. Und unser Plätzchen haben wir gesagt, das ist ja wie eine Alm in den Bergen. Und da hat meine Frau gesagt, wenn eine Alm, dann ist das doch eine Winzeralm. Und alle Leute sind begeistert, die hierher kommen mit diesem außergewöhnlichen Eindruck. Aber sie verstehen es, wenn sie hier sitzen, ein Glas Wein trinken und die Natur in sich einsaugen. Für die Öffnungszeiten braucht es kein Schild. Wein und kleine Speisen mitten im Weinberg werden serviert, wenn die Fahne weht. Sichtbar ist diese bereits vom Startpunkt einer landschaftlich reizvollen Wanderung, weiß Christian Halbig von der Rheinhessen-Touristik. Die Hiveltour Heideblick ist eine nette Halbtagestour, die jetzt auch nicht zu sportlich ist. Man durchläuft eine Heidelandschaft, man durchläuft Waldlandschaften, aber dann natürlich auch das prägendste für Rheinhessen, Weinkulturlandschaften, und hat immer wieder tolle Möglichkeiten zum Verweilen. Dazu stehen geschwungene Wohlfühlbänke an Aussichtspunkten bereit. Gleich 4 verschiedene Rundwege der vom Wanderverband ausgezeichneten Hiveltouren gibt es zu entdecken. Dafür bieten Winzer wie Alina Hammer vom Weingut Meierhof in Flohnheim die passenden Arrangements. Die Übernachtung, dann mit einer Wanderung hier durch die Weinberge zu unserem Wahrzeichen, dem Trollo. Und dann am Abend macht man eine schöne Weinprobe. Und das Ganze wird durch eine Betriebsführung abgerundet, dass man auch ja mal genau erklärt bekommt, wie das Ganze in so einem Weingut überhaupt abläuft. Wer am nächsten Tag eine neue Route ablaufen möchte, für den kommt der Genuss bei der Wanderung auch dann nicht zu kurz, wenn die nicht auf seiner Strecke liegt, verrät Ingrid Weigerding von der Rheinhessen-Touristik. Man kann sich einen Picknickrucksack packen lassen im Weingut, das ist kein Problem. Man kann sich sogar das Picknick draußen im Weinberg servieren lassen. Das ist dann die absolute Genießer-Gourmet-Variante. Eine weitere Variante in Rheinhessen zum Wandern bietet der Rheinterrassenweg auf über 60 Kilometer Länge. Alle Infos dazu und zu den Hiveltouren finden Sie auf gastlandschaften.de oder, falls Sie sich das jetzt nicht merken konnten, den Link und mehr finden Sie auch unter kingfm.net/Rheinhessen. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Soul in me, a gift of love. of what life brings. The highest heights can turn around to soulless seeds on stony ground. King FM, die Tom Kolbe Show. So far, so far. Bereits zum vierten Mal in Folge freut sich das australische Melbourne im Bundesstaat Victoria über die begehrte Auszeichnung als lebenswerteste Stadt der Welt. Das EIU-Ranking der britischen Zeitung The Economist bewertet jährlich insgesamt 139 Großstädte weltweit in den Kriterien Stabilität, Gesundheitswesen, Infrastruktur, Bildung, Sport und Kulturangebot. Auch die weitere Reihenfolge bleibt zum letzten Jahr unverändert. Platz 2 geht an die österreichische Hauptstadt Wien und Platz 3 an Vancouver in Kanada. Begründet wird die Entscheidung vor allem mit dem kontinuierlichen Investment in Melbournes Infrastruktur. So ist es die einzige Stadt der Welt, in der die Straßenbahn das meistbenutzte Verkehrsmittel ist. Investitionen von mehr als 14,9 Millionen australischen Dollar, das sind ca. 10,4 Milliarden Euro, ins Gesundheitssystem und 9,2 Milliarden australischer Dollar, ca. 6,4 Milliarden Euro. In den Bildungssektor sicherte Melbourne die volle Punktzahl in diesen Kriterien. Melbourne ist bekannt für seine lebendige Kultur- und Restaurantszene, trendigen Szenebars und Galerien sowie einen konträren Architekturmix aus viktorianischen und modernen Gebäuden. Die Stadt ist Austragungsort weltbekannter Sportevents wie den Australian Formel 1 Grand Prix, die Australian Open sowie das Pferderennen Melbourne Cup. Nur wenige Kilometer entfernt liegen beliebte Naherholungsgebiete und Ausflugsziele wie Phillip Island, die Mornington Peninsula, das Weinanbaugebiet Yarra Valley und die Great Ocean Road mit der Felsenformation 12 Apostel. Der Bundesstaat Victoria mit seiner trendigen Hauptstadt Melbourne zeigt Australiens große Vielfalt auf kleiner Fläche. Lange Sandstrände und Steilküsten mit Felsformationen wie den 12 Aposteln, fruchtbare Weinregionen und alpines Hochland sowie das einsame Outback. In Victoria liegt rund ein Drittel aller Nationalparks des fünften Kontinents. Melbourne ist mit 3,9 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Australiens und ein Schmelztiegel. Hippe Bars, Restaurants und Boutiquen, moderne Galerien und weitläufige Parks bieten Kulisse für Sport, Mode und Kulturveranstaltungen von Weltformat. Weitere Informationen zu Melbourne und Victoria finden Sie auf der deutschsprachigen Webseite www.visitmelbourne.com/de, www.visitmelbourne.com/de. Eine deutsche Broschüre ist bestellbar unter www.australien-info.de/vic. Water. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Zweimal im Jahr wird die Isle of Man, eine kleine Insel in der irischen See, zum Anziehungspunkt für Motorradfans aus aller Welt. Seit 1907 findet dort die Tourist Trophy, das älteste und härteste Motorradrennen der Welt, statt. 14 Tage lang gibt es zunächst im Mai und Juni auf dem beschaulichen Eiland nur ein Thema, The Races auf dem Snaefell Mountain Course. Das zweite Treffen findet traditionell im August statt. Wenn es bei der Classic TT, das ist die Abkürzung für Tourist Trophy, vielleicht nicht ganz so rasant, aber nicht weniger enthusiastisch zugeht, Start und Ziel liegen in Douglas, wohl nirgends auf der Welt betrachtet eine Bevölkerung eine Sportveranstaltung so als ihre ureigene Angelegenheit und heißt alle Besucher herzlich willkommen. Georg Meyer zum Beispiel dürfte in Deutschland nur den Motorradexperten bekannt sein. Auf der Isle of Man kennt ihn jeder. Dort ist er noch heute eine Legende, denn jener George Meyer gewann vor 75 Jahren auf einer BMW-Kompressormaschine als erster Nicht-Brite die Senior Tourist Trophy. In diesem Jahr läuft die Classic TT vom 20. bis 29. August 2014, die ist also schon angelaufen, läuft aber noch bis zum 29. und die BMW Group Classic präsentiert sich vor Ort mit einem großen Truck, einem Zelt, einer Ausstellung klassischer sowie aktueller Motorräder der Marke BMW und nimmt mit drei Maschinen an der legendären Lab of Honor teil. Dabei wird Wolfgang Meyer, der Neffe von Georg Meyer, auf einer Kompressor BMW 255 über den Kurs gehen, jener Maschine, mit der sein Onkel vor 75 Jahren triumphierte. Auf der Lab of Honor werden außerdem noch eine BMW R5 SS aus dem Jahr 1937 und eine BMW R51 aus dem Jahr 1939 zu sehen sein. Mehr Informationen zum Thema finden Sie jetzt auf kingfm.net/TT Classic 2014. FM. Die Tonkolbe Show. Da Vinci war der Vorreiter beim Bau von Fluggeräten, die dem Menschen den Traum vom Fliegen näher brachten. Heute erleben Paragleiter, Segelflieger und Fallschirmspringer das Schweben in der Luft hautnah. Bald soll das für jedermann über dem Meer möglich sein, hat Pia Hoffmann herausgefunden. Der Mensch war schon immer fasziniert vom Fliegen. Dem Grund dafür ist Professor Dr. Oliver Auge von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel nachgegangen. Man sieht viele Vögel fliegen und meinetwegen auch Hummeln brummen. und sieht, wie leicht das fällt. Und wir selber kleben am Erdenboden und schaffen es nicht, diese Weiten, auf Anhieb zumindest, zu erobern. Und das ist sicherlich so ein Antrieb gewesen, dass man das gerne macht. Wenn das Kreuzfahrtschiff Quantum of the Seas Ende des Jahres die Deutsche Meyerwerft verlässt, dann können die Passagiere nicht nur mit ihr ablegen, sondern auch auf ihr abheben. Wie das am Heck des Schiffes funktioniert, weiß Royal Caribbean Deutschland-Chef Tom Fecke. Das ist quasi wie eine große Flugkammer aus Glas und in diesem Schacht wird ein sehr starker Luftstrom erzeugt. Sie gehen dann mit einem entsprechenden Anzug rein und zwischen Armen und Beinen, wenn sie die auseinanderspreizen, kommt da zusätzlicher Stoff und der trägt sie dann innerhalb dieser Glaskammer. Ripcord by iFly nennt sich der Flugsimulator. Das Schwebeerlebnis steht für Glücksgefühle, so Professor Oliver Auge. Im Chinesischen wird der Orgasmus einer Frau mit dem Fliegen verglichen. Dann sieht man, da werden schnell Analogien zu irgendwelchen positiven Zuständen hergestellt, die wir dann mit dem Fliegen verbinden. Und ich denke, das führt dann dazu, dass man das Fliegen positiv konnotiert. Ob Neuling oder erfahrener Springer, den Nervenkitzel in einer sicheren Umgebung und das ganz sanft, kann jeder auf dem Meer erleben, verspricht Tom Fecke. Es ist wie ein Fallschirmflug. Sie haben vielleicht nicht das Gefühl, wenn Sie aus dem Flugzeug springen, erstmal den freien und tiefen Fall. Aber spätestens dann, wenn Sie in die Schwebephase kommen, dann ist das genau das Gefühl, was Sie bei uns an Bord erleben können. Es ist wie, wenn Sie quasi langsam zu Boden gleiten. Und das Schöne dabei ist, Sie können ja verschiedene Flugmanöver simulieren. Bei Schrauben, Salti oder beim Schweben aufs blaue Meer blicken, da ist die Freiheit wohl grenzenlos. Alles zum Fliegen an Bord der Quantum of the Seas finden Sie unter www.royalcaribbean.de. Und wenn Sie sich das nicht merken konnten, ganz einfach nochmal nachschauen auf kingfm.net/Royal Caribbean. touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Zeitalter der Globalisierung und ständig wechselnder Trends haben Tradition, Heimat, Bodenständigkeit und ehrliche Gastfreundschaft wieder Konjunktur. Regionale und saisonale Spezialitäten kehren immer mehr zurück auf die Speisekarten. Regionales schlägt sogar Bio. denn der Gast möchte wissen, woher sein Gericht kommt. Pia Hoffmann hat dafür leckere Beispiele in Rüdesheim am Rhein gefunden. Wer bei regionaler Küche an verstaubte Rezeptbücher denkt, liegt falsch. Gastronomen wie Heinrich Breuer vom Rüdesheimer Schloss holen sich Anregungen aus anderen Ländern und übertragen diese. Wir nennen das unsere hessische Tapas. Es sind Kleinigkeiten aus regionalen Produkten, Wurst, Wildschwein, Schinken, alles, was hier typisch aus der Gegend ist und das man so in ganz kleinen Häppchen, meistens kalt, auch jederzeit genießen kann und besonders mit dem Wein. Was auf den Teller kommt, ist eine Überraschung, denn Frische geht für den Koch vor. Der Küchenchef trifft die Wahl. Das hängt ja auch vom Tag ab, was gerade da ist, was wir bekommen haben. Man kann das schlecht vorher in der Karte schreiben. Die Auswahl der Produkte ist auch für Koch Kurt Brühl das A und O. Im Hotel Trapp schwingt er den Kochlöffel. Spezialität des Hauses ist die Ente und die muss ganz genau seinen Vorstellungen entsprechen. Eine gute Ente zeichnet sich aus, dass sie Auslauf hat, dass sie mit gutem Futter gefüttert wird, dass sie frisches Wasser hat, dass es sich einfach bewegen kann und dass man sie gemütlich auf Fleisch heranwachsen lässt und nicht nur Gewichtszunahme und Hauptsache sie ist groß und schwer und fett. Seine Frau hat ihn mit der Leidenschaft für die Ente angesteckt. Ihre riesige Sammlung an Entenfiguren verteilt sich über das ganze Hotel. Leidenschaftlich bereitet er auch seine Gerichte zu. Ein ganz großes Muss ist Entenbrust in Orangenpfeffersoße und auch unsere halbe Bauernente, die das ganze Jahr über kross aus dem Ofen kommt mit den drei Lieblingssoßen des Chefs, ist ein absolutes Highlight. Ein weiteres regionales Highlight wird den Gästen direkt am Rhein auf der Terrasse des Hotels unter den Linden in Assmannshausen von Eckhard Klingenburg serviert. Wir haben Forellen hier aus der Wisper, das ist ein kleiner Bach hier in der Nähe, mit der Forellenzucht. Und die Gäste können den Schiffen zuschauen, sich entspannen, also sehr schön. Bei einer solchen Aussicht zergehen die vielen Facetten der regionalen Küche wahrhaft auf der Zunge. Wenn Sie jetzt Appetit bekommen haben, finden Sie alle Tipps unter rüdesheim.de oder unter kingfm.net/rüdesheim. Miles anymore on radio. Okay. Don't touch that mouse. King FM, die Tom Kolbe Show. understand what I'm talking about. I'm not talking about burning down a building. It's coming from the soul. Just can't stop. So fun. When my spark gets hot. Burning in my soul. Just can't stop. Ow. When now my listen. Spark gets hot. Don't you let's kill me. Just can't stop. Let my spirit burn free. Völlig überraschend kam sie am letzten Wochenende, die neue Messenger-App der Deutschen Post namens SimsMe. Jetzt könnte man ja sagen, ach ja, noch eine Messenger-App, aber es gibt bedeutende Unterschiede. Mit der Deutschen Post ist es erstmals ein deutsches Unternehmen, welches mit so einer App an den Start geht. Und es gibt, abgesehen von dem hier geltenden deutschen Datenschutzrecht, auch noch einige andere Unterschiede zu WhatsApp, Facebook, Messenger und Co. Mit dem neuen Messenger SimsMe können Sie Nachrichten, Bilder oder Videos mit anderen austauschen. Ähnlich wie beim Facebook Messenger, WhatsApp oder Threema. Allerdings ist keiner der genannten wirklich perfekt, denn entweder kosten sie Geld oder sind nicht sicher genug, sagt Marco Hauprich von der Deutschen Post. SimsMe ist ein Produkt aus Deutschland, das heißt, es gelten deutsche Gesetze. Die deutschen Datenschutzgesetze gehören zu den strengsten der Welt und somit sind wir auch diesen Gesetzen verpflichtet. Darüber hinaus kann die Deutsche Post als etablierter DAX-Konzern nicht mal ebenso von einem amerikanischen Unternehmen übernommen werden, sodass dies einen weiteren nachhaltigen Schutz für den Nutzer darstellt. Für die Anmeldung wird lediglich die eigene Handynummer benötigt, um den Account zu verifizieren. Und auch bei der Benutzung steht die absolute Sicherheit der Nutzer im Vordergrund. Der Schutz der Nachrichten wird durch eine automatische End-to-End-Verschlüsselung gewährleistet, wo sich selbst die NSA die Zähne dran ausbeißen wird. Nachrichten werden also automatisch beim Absender verschlüsselt und beim Empfänger entschlüsselt. Somit ist das Lesen der Nachrichten von Dritten absolut unmöglich. Wenn der Empfänger die Nachricht gelesen hat, wird diese auch umgehend von unserem Server wieder gelöscht. Trotzdem ist und bleibt die App völlig kostenlos. Wer möchte, kann sich aber die überaus nützliche Funktion Selbstzerstörung hinzukaufen. Die Selbstzerstörungsfunktion ist für Nutzer mit besonders sensiblen Nachrichten, wie zum Beispiel spezielle Fotos oder Videos von sich selber, die er nicht unbedingt auf Ewigkeit im Netz sehen will. Das Feature Selbstzerstörung kostet einmalig 89 Cent. Dazu kann er einen Countdown frei definieren, der eben sagt, wie lange die Nachricht beim Empfänger sichtbar sein darf. Und das Beste, für die ersten 1 Million Nutzer gibt es die Selbstzerstörungsfunktion völlig kostenlos dazu. wind and your fingers in the hair. Kind of think we're going for an extended throwdown. So drop the top, baby, and let's cruise on into this better than ever street. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. go home, yeah, to my place. Watching every move on her face, she said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now he's trying to trick me in love. All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right. Sportler machen es vor und wir machen es nach. Mit Mental Training sollen berufliche Erfolge programmiert, Vorstellungsgespräche beeinflusst werden oder überschüssige Funde purzeln. Naja, besonders jetzt im Sommer geht das ganz leicht. Der Vorteil dabei, Mentaltraining ist überall möglich. Im Auto, in der Straßenbahn oder beim Eisessen. Pia Hoffmann weiß, wie es geht. Wer an der Straßenkreuzung steht, weiß ganz genau, bei Grün darf man fahren, bei Gelb heißt es Vorsicht und bei Rot ist Stopp. Genauso funktioniert auch unser Unterbewusstsein. Die alleinige Vorstellung einer Ampel hilft uns sofort, die gefühlsmäßig richtige Entscheidung zu treffen. Wichtig ist es, zwischendurch zu entspannen und das geht ganz leicht mit Hilfe von Farben, weiß Volker Frommelt von mentaltrainer.li. Farben spielen eine sehr wichtige Rolle im Mentaltraining. Orange zum Beispiel ist die Farbe der Wärme, des Selbstbewusstseins. Stellt sich vor, man ist jetzt an einem schönen Ort und die Sonne scheint, es ist nicht zu heiß, es ist angenehm warm, man fühlt sich wohl und es kommt ganz warmes Licht, orange. Und dort das wirklich aufsaugen und man steht sich vor, man geht in das Licht ein. Durch viel Arbeit, Stress und Ablenkung haben wir die Kraft unserer Gedanken beinahe vergessen. Aber sie ist allgegenwärtig, da ist sich Volker Frommelt sicher. Mit diesem Wissen ist es dann auch ganz leicht, Gewicht abzunehmen. Also im Sommer ist wie jetzt und sehr heiß, ist es natürlich naturgegeben, dass man dann noch wenig isst. Abnehmen kann man natürlich auch mental sich einstellen. Man stellt sich vor, man hat jetzt eine Jeans im Schrank drin, wo es eng ist. Und man legt ja und man fühlt eigentlich, wie man reinpasst, wie man locker drinnen ist und sie sitzt gut und so weiter. Und das muss man immer wieder programmieren, das Unterbewusstsein, dass man dann eigentlich so weit kommt. Mentaltraining kann man zu Hause, im Büro, im Auto oder im Flugzeug machen, egal wo. Je öfter man seine Vorstellungen wiederholt, desto rascher tritt ein Erfolg ein. So spielt die Zahl 21 eine große Rolle beim Mentaltraining, betont Volker Frommelt. Es ist unterschiedlich, je nach Person. Der eine ist empfänglicher, aber 21 ist so eine Zahl, wo man das Unterbewusstsein, nicht das Bewusstsein, also nicht der Verstand, sondern das Unterbewusstsein eigentlich umprogrammiert. Entspannen mit Farben, abnehmen durch Vorstellung und sich dabei wohlfühlen, das kann jeder ausprobieren. Alles Wissenswerte dazu gibt es im Internet unter www.mentaltrainer.li. Bye. We'll be right back. King FM, die Tom Kolbe Show. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Und das, meine Lieben, war die Tom Kolbe Show für diese Woche. Es hat Ihnen hoffentlich genauso viel Spaß gemacht wie mir in den vergangenen 2 Stunden. Wenn Sie noch einmal nachschauen wollen, wenn Sie noch einmal alle Beiträge, alle Themen aus der Sendung Revue passieren lassen wollen, dann schauen Sie doch mal ganz einfach unter www.kingfm.net/lifestyle. www.kingfm.net/lifestyle. Das ist sozusagen die übergebaute Rubrik auch zu den Themen dieser Sendung. Wenn Sie mir schreiben möchten, wenn Sie ein Anliegen haben, wenn Sie etwas bewegt, dann tun Sie das doch ganz einfach. Schicken Sie ganz einfach eine E-Mail an tom@kingfm.net, tom@kingfm.net, oder folgen Sie mir auf Twitter, twitter.com/tomkolbe, twitter.com/tomkolbe. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, wir haben uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Sie kennen das ja. Machen Sie's gut. Ihr Tom Kolbe. Tschüss. enjoy this trip. This trip, this trip. Enjoy this trip, this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Uno, dos, tres, cuatro. Thank you.